Ahora estás escuchando Radioactiv Berlin. Es gibt Neuigkeiten über Mumia Abu-Jamal. Und zwar haben wir ja nach der Demonstration im Dezember hier einen längeren Bericht in der Sendung gehabt. Ich glaube, Anfang Januar war das hier zu hören, dass derzeit Bemühungen um die Wiederaufnahme seines juristischen Verfahrens in eine entscheidende Phase kommen. Ab morgen, ab Donnerstag, dem 16. Februar, wird mit einer Entscheidung gerechnet. Es muss nicht genau morgen fallen, die kann auch in den nächsten bis zu 2 bis 3 Wochen fallen. Jedenfalls geht es dann darum, wird das Verfahren nun endlich wieder aufgerollt, nachdem es 2018 eigentlich schon angesetzt war, oder aber abgewiesen, wie so viele ultrarechte und konservative Politiker und Juristinnen und Juristen in den USA sich derzeit Mühe geben, selbiges zu erreichen. Für Mumia Abu-Jamal ist das eigentlich von lebensentscheidender Bedeutung, denn Mumia ist über 68 Jahre alt, er ist von 42 Jahren Haft schwer gezeichnet, er hat viele bleibende Schäden wegen medizinischer Nichtversorgung davongetragen in den vergangenen Jahren, und es ist auch klar, dass jeder juristische Weg, der zu einer entscheidenden Phase kommt, mehrere Jahre braucht in der US-Justiz. Nicht zuletzt liegt das auch am Verhalten der Fraternal Order of Police, einer ultrarechten Polizeilobbyorganisation oder Polizeibruderschaft, wie sie sich selber nennt, die immer wieder durch schwachsinnige und verzögernde juristische Eingaben versuchen, Vorgänge zu verzögern. Sie haben zwar nie Erfolg mit diesen Eingaben, aber jeder Eingabe, die sie machen, dauert ein halbes oder ein dreiviertel Jahr, bis das endlich beantwortet und abgewiesen ist. Und damit haben sie Mumia Abu-Jamal seit 2018 mindestens schon 2 Jahre geklaut mit solchen strategischen Zeitverzögerungsmechanismen. Und sie sagen es ganz offen, es ist eine Sprecherin von ihnen, hat es in einem Interview bestätigt, sie wissen, dass Mumia Abu-Jamal freikäme, wenn er denn so ein Verfahren hätte. Und da sie das unbedingt verhindern wollen, arbeiten sie eben mit solchen taktischen Mitteln, um das noch möglichst lange hinauszuziehen, mit der Hoffnung, dass er in Haft an den schlechten Lebensbedingungen dort stirbt. Ja, jetzt gibt es einen großen Aktionstag morgen. Die Nachricht darüber hat uns erst vor einigen Tagen erreicht, denn der Aktionstag ist nicht hier in Europa sich ausgedacht worden, sondern in Asien, Afrika und den Amerikas. Ihr habt richtig gehört. In Tokio wird die Hafenarbeiterinnengewerkschaft morgen vor die US-Botschaft ziehen. Sie hat alle ihre Mitglieder dazu aufgerufen. Sie fordern Freiheit für Mumia Abu-Jamal. In Südafrika wird morgen am Donnerstag der größte Gewerkschaftsverband Südafrikas, der heißt NUMSA, zusammen mit kleineren Gewerkschaften vor die US-Botschaft in Pretoria ziehen. Und sie fordern Freiheit für Mumia Abu-Jamal. In Kalifornien, im US-Bundesstaat, ruft die Lehrerinnengewerkschaft dazu auf, morgen den gesamten Tag in der Schule über Mumia Abu-Jamal, sein Leben und seinen Fall vor Gericht in den Schulen zu thematisieren. Und jetzt kommt es noch besser, die Hafenarbeiterinnengewerkschaft Longshoremen und ihre Lodge 10, also ihr Ortsverband Nummer 10 in Oakland, Kalifornien, das ist ein großer Hafen, Überseehafen, die hat ihre Mitglieder zum Streik aufgerufen. Sie werden morgen keine Schiffe verladen, sondern demonstrieren für die Freiheit von Mumia Abu-Jamal. Das sind Meldungen, die wir hier in Europa so nicht kennen, mit den handzahmen Gewerkschaften hier, die sich kaum trauen, für ihre ureigensten Lohninteressen zu streiken. In USA ist die Solidarität mit kämpfenden Gefangenen und vor allen Dingen Gefangenen wie Mumia Abu-Jamal deutlich größer. Die Gewerkschaften haben auch in ihrem Aufruf immer wieder darauf hingewiesen, dass Mumia Abu-Jamal eben die Sicht von unten, Sicht der Arbeitenden und der Armen einnimmt. Und sie deswegen solidarisch mit ihrem Genossen und Bruder sind, der seit über 40 Jahren im Knast um sein Leben und seine Freiheit kämpft. Und ja, weil uns das in Berlin so sehr beeindruckt hat, mich und andere auch, haben wir uns entschieden, wir kriegen jetzt kurzfristig keine Demonstration hin, aber wir gehen morgen am Donnerstag, also am 16. Februar, um 18.30 Uhr vor die US-Botschaft am Pariser Platz, stellen uns dort mit allen, die Lust haben, vor die Botschaft mit Transparenten, auf denen wir die Freiheit von Mumia Abu-Jamal fordern. Und dieses Foto schicken wir dann einerseits der US-Regierung, andererseits natürlich Mumia Abu-Jamal und andererseits den kämpferischen Gewerkschaften, die sich so sehr für Mumia einsetzen. Wir hoffen, dass viele Hörerinnen und Hörer sich spontan einen Ruck geben und sich dem anschließen. Also wenn ihr wollt, kommt um 18.30 Uhr vor die US-Botschaft. Zieht euch warm an, es ist ja immer kalt und zugig in der Innenstadt, und wir werden sicherlich ein paar mehr als 5 Minuten brauchen, um das alles richtig hinzukriegen. Ich denke, realistisch wird die ganze Nummer wahrscheinlich eine halbe Stunde dauern oder so. Also morgen 18.30 Uhr, Pariser Platz am Brandenburger Tor, auf der Mittelinsel vor der US-Botschaft, Free Mumia. ja, würde mich freuen, Hörerinnen und Hörer dort auch begrüßen zu können. Die einen oder anderen habe ich ja schon getroffen bei vergleichbaren Aktionen. Şu an Radyoaktif Berlin dinlemektesinizdir. Das Leben wird zu teuer! Mach den Bolzen Feuer! Das Leben wird zu teuer! Mach den Bolzen Feuer! Das Leben wird zu teuer! Seit vor einem Jahr der Krieg in der Ukraine begann, haben wir eine Inflation, die durch stark erhöhte Preise und allgemeinen Verfall der Kaufkraft des Geldes bedingt ist. Und während das in einigen anderen europäischen Ländern schon fatale Auswirkungen hat auf die Existenz der Menschen, wird es auch hier immer spürbarer und immer mehr Leute merken, dass sie kaum noch über die Runden kommen. Und es breitet sich ein gewisser Fatalismus aus. Während einige zynische Witze machen oder auch still und leise resignieren, haben sich andere zusammengetan, unter dem Motto »Der Preis ist heiß«, Proteste zu organisieren und gemeinsame Antworten zu finden auf diese Krise. Es gab viele kleine und große Demonstrationen und Aktionen in den letzten Monaten, so auch am Samstag, den 4. Februar 2023, zwischen Neukölln und Kreuzberg. Und im Folgenden hört ihr einige Eindrücke davon. Gleichzeitig wächst leider auch die Zustimmung zu rechten Positionen. Neofaschisten gehen auf Stimmenfang und behaupten, dass rassistische Abschottung gegen die Krise helfen würde. Doch wir wissen, so eine Hetze hilft nicht gegen die Krise. Wir stattdessen, wir stehen hier, wir kämpfen für einen Zusammenhalt von unten und gegen die Stadt der Reichen. Wir kämpfen gegen hohe Mieten, gegen fette Gewinne von großen Konzernen und gegen die Preissteigerung. Wir wollen solidarische Wege aus der Krise aufzeigen. Rassismus und nach unten treten sind keine Lösung gegen die Krise. Steigende Preise entstehen, weil Konzerne die soziale Verunsicherung durch Krieg und Krise ausnutzen, um möglichst heftig an der Preisschraube zu drehen. Die Probleme dieser Zeit sind unfaire Löhne, sind Spekulation mit Wohnraum und sind die Festung Europa. Das Problem ist eine auf Repression ausgelegte Politik, wie beispielsweise am Kotti. Das Problem sind Großkonzerne, die Millionen Profite erwirtschaften und uns zusehends in eine Klimakatastrophe schlittern lassen. Das Problem ist, dass die Reichen immer mehr Gewinne einstreichen, während uns gesagt wird, dass wir die Heizung nicht mehr andrehen sollen. Das Problem heißt Kapitalismus. Gegen die Inflation zu kämpfen, heißt somit auch, gegen Staat und Kapital auf die Straße zu gehen. Wir wollen nicht länger fordern, sondern kämpfen. Wir wollen uns mit allen Betroffenen zusammenschließen und solidarisch zusammenstehen. Gegen hohe Mieten, gegen Preissteigerung, gegen Staat und Kapital, für ein gutes Leben für alle, für Freiheit und solidarische Kieze. Der Preis ist heiß! Die steigenden Preise sind kein Normalzustand. Steigende Preise entstehen, weil Konzerne die soziale Verunsicherung durch Krieg und Krise ausnutzen, um möglichst kräftig an der Preisschraube weiterzudrehen. Während die Löhne für Arbeit ständig gedrückt werden, streichen die Ölkonzerne extra Profite in Milliardenhöhe ein. So werden existenzielle Unsicherheiten geschaffen, um das System zu stabilisieren. Wir sollen uns zusammenreißen, die Heizung abdrehen und auf das nächste Rettungspaket warten. Doch im Endeffekt sind diese kleinen staatlichen Geschenke nur ein weiterer Baustein zur Stärkung des Systems. Inflation und hohe Preise, Spekulation und Gentrifizierung, Raubbau und Umweltzerstörung, Ausbeutung und soziale Kämpfe, soziale Kontrolle, Kriegspropaganda, Überwachung und Technologiekrieg, all das ist während, ist da, aber während es in anderen Ländern an allen Ecken und Enden kriselt und knallt, ist die Krise in vielen westlichen Metropolen wie hier immer noch prüfen. Wir sollen durch kleine Energiepauschalen befriedet werden, damit es hier nicht so schnell zum großen Knall kommt. Aber wir sind hier, um zu sagen, wir haben genug von der Gesamtscheiße. Das ganze kapitalistische System ist eine Krise. Wenn wir also gegen steigende Preise kämpfen, dann müssen wir zusammen dieses System verändern. Anti-Kapitalista, aber komm, es ist ein Revolution Anarchista. Staat, Nation, Kapital, Scheiße! Scheiße! Oh, Musikalisch ungewohnte Klänge hier auf Radioaktiv Berlin. Dabei ist der Text da bei dem Song das Entscheidende. Er ist etwas verklausuliert in Spanisch und beschreibt eine Zeit, als die Menschen den Kapitalismus dort schon einmal abschaffen wollten. 1936 war das. Und den Menschen war klar, dass sie dafür auf die Barrikaden gehen müssen. Ja, just saying. Seit 1976 sitzt der indigene politische Gefangene Leonard Peltier in den USA in Haft. Er hat sich in seinem Leben an zahlreichen Widerstandsaktionen gegen die Entrechtung der Indigenen in den USA und gegen die Umweltzerstörung dort beteiligt und die Verdrängung der Indigenen aus ihren wenigen übrig gebliebenen Plätzen, an denen sie überhaupt noch leben können. Es gab jetzt rund um seinen Haftjahrestag, das war der 6. Februar, also Anfang dieses Monats, verschiedene Kundgebungen, Aktionen in ganz Europa und den USA. Und eine solche Kundgebung fand auch statt in Berlin. Circa 50 Leute waren trotz eisigen Wetters dort erschienen und ihr werdet im Folgenden einige Eindrücke von dieser Kundgebung hören. Fangen wir an. Wir werden jetzt den Menschen Leonard Peltier vorstellen. Leonard Peltier wurde am 12. September 1944 in North Dakota geboren und stammt von den Ojibwe, den Chippewa und den Dakota Sioux ab. Leonard Peltier erging es wie vielen indianischen Kindern in den USA und Kanada. Er wurde von Regierungsangestellten von zu Hause abgeholt und gegen seinen Willen und gegen den seiner Familie in eine Internatsschule des Bureau of Indian Affairs gebracht. Dies bedeutete weiterhin, gewaltsam aus Familie und dem bisherigen Leben herausgerissen zu werden. Dort wurden ihnen die Haare kurz geschoren. Sie wurden in Schuluniformen gezwungen. Es wurde ihnen verboten, in ihrer Sprache zu sprechen, ihre Lieder zu singen, ihren Glauben zu praktizieren. Durchgesetzt wurden diese Geh- und Verbote mit brutalster physischer und psychischer Gewalt, mit Entwürdigung, mit sexueller Gewalt und Freiheitsentzug. Leonard Peltier bezeichnet diese Jahre in dieser Schule als seine erste Haftstrafe. 1957 kehrte er wieder in die Reservation zurück. Zu dieser Zeit wurden alle indianischen Reservate versucht aufzulösen und die dort lebenden Indianer sollten alle umgesiedelt werden. Das Ziel war eine Zwangsassimilation. Doch die eigentliche Politisierung erfuhr Peltier durch Medienberichte. Fernsehbilder, die Polizisten zeigten, die indianische Demonstranten, auch Frauen und Kinder, mit Knüppeln blutig schlugen, misshandelten und erniedrigten, rüttelten ihn wach. Wie viele andere Menschen in Nordamerika engagierte er sich seit den 1960er Jahren immer mehr im Kampf für Bürger-, Menschen- und Indianerrechte. In den USA entstand 1968 das American Indian Movement. Red Power wurde zum Kampfruf der Native Americans gegen die jahrhundertelange Unterdrückung und den fortgesetzten latenten Genozid an den Ureinwohnern Amerikas. Er besetzte gemeinsam mit indianischen Aktivisten 1970 das Fort Layton bei Seattle. 1972 schloss Peltier sich AIM an und nahm am March of Broken Treaties in Washington teil. Als BIA-Beamte weder Versprechen noch die Gesprächstermine einhielten, besetzten sie spontan 7 Tage lang das Bureau of Indian Affairs, ein Gebäude nur ein paar Blocks vom Weißen Haus entfernt. Leonard Peltier wurde von nun an vom FBI verstärkt als Unruhestifter registriert. Im gleichen Jahr wurde Peltier in Milwaukee in einen Streit mit Polizisten in Zivil verwickelt. Die Polizisten behaupteten, er habe sie mit einer Pistole bedroht und so wurde er wegen versuchten Mordes angeklagt. 1978 wurde er allerdings von diesem Mordvorwurf freigesprochen. Bis zum Verhandlungsbeginn verbrachte er 5 Monate im Gefängnis. Als er nach Zahlung einer Kaution freikam, tauchte Peltier 73 unter, da er befürchtete, Opfer einer durch Polizei und Geheimdienst angestifteten Feme zu werden. Da er nicht zum Verhandlungstermin in Milwaukee erschien, wurde erneut Haftbefehl gegen Peltier erlassen. Auch 73 hielten AIM-Aktivisten den Ort Wounded Knee in der Pine Ridge Reservation besetzt. In diesem Konflikt eskalierte die militärische Gewalt der Staatsmacht. US Marshals, FBI-Agenten, paramilitärische Gruppen des korrupten Stammesvorsitzenden Dick Wilsons von den Goons und eine weiße Bürgerwehr feuerten mehr als 250.000 Schüsse auf die Besetzerinnen ab. Unter dem Kommando des späteren NATO-Oberbefehlshaber Alexander Haig wurden 17 Panzer, 12 Raketenwerfer, F-4 Phantombomber, Kampfhubschrauber und jede Menge CS-Gas eingesetzt, um den Widerstand der Besetzer zu brechen. Die Militäroperation kostete mehr als 1 Milliarde US-Dollar. Mehr Geld als seit 1870 seitens des US-Staates für die Unterstützung der Menschen in Pine Ridge investiert wurde. 2 Native Americans wurden erschossen. Eher ein Wunder, dass die Zahl der getöteten Besetzer nicht höher war. Peltier, der in Wounded Knee nicht dabei war, engagierte sich seit seiner Flucht bei den Sicherheitskräften des AIM und nahm an einer AIM-Aktion in Arizona und Wisconsin teil. 1975 kam Leonard Peltier dann nach Pine Ridge. Jetzt geht es weiter mit dem Fall Leonard Peltier, also ein bisschen Hintergrundbeleuchtung und ein bisschen Beschreibung von dem, was damals vorgefallen ist. Zum Hintergrund. Mitte der 70er Jahre herrschte in der Pine Ridge Reservation in South Dakota bürgerkriegsähnliche Zustände. Die Guardian of Oglala Nations, das heißt eine bewaffnete paramilitärische Bande des korrupten Lakota-Stammesvorsitzenden Dick Wilson, schüchterten mit Waffengewalt traditionelle und politisch aktive Indianer ein und terrorisierten Teile der Reservationsbevölkerung. Über 60 Menschen fielen diesem Terror bis dahin zum Opfer, obwohl teilweise bis zu 50 FBI-Agenten im Reservat waren. Andere Quellen sprechen sogar von bis zu 300 Morden. Alle Untersuchungen wurden eingestellt. Der AIM-Aktivist und Musiker John Trudell sprach daher von regelrechten Todesschwadrons, die mit Billigung, Ausstattung und Unterstützung des FBI ihr mörderisches Unwesen betrieben. Kommen wir zum Vorfall in Oglala. In ihrer Verzweiflung baten die Stammesältesten 1975 des American Indian Movement, zu dem auch Leonard Peltier zählt, um Hilfe. Die AIM-Aktivisten errichten auf dem Grundstück der Familie Jumping Bull ein Camp, in dem auch viele Frauen und Kinder leben. Am 26. Juni 1975 kam es dann zu jenem tödlichen Zwischenfall, für den Leonard Peltier am 18. April 1977 schuldig gesprochen und am 1.6.1977 zu 2x lebenslänglich verurteilt wurde. Mit ungekennzeichneten Fahrzeugen fuhren 2 FBI-Agenten unangemeldet und mit hohem Tempo auf das Grundstück der Jumping Bulls. Vorgeblich waren sie auf der Suche nach dem Dieb eines Paars gebrauchter Cowboy-Stiefel, dem 19-jährigen Jimmy Eagle. Im Camp brach daraufhin Panik und Angst aus. Es formierte sich aber auch die Bereitschaft, das Leben der im Camp lebenden Frauen und Kinder gegen die unbekannten Eindringlinge zu verteidigen. Es kam zu einem mehrstündigen heftigen Schusswechsel, in dessen Verlauf die beiden FBI-Beamten und ein 18-jähriger indianischer Aktivist, Joe Stones Kilbride, getötet wurden. Wer den Schusswechsel begann und wer die tödlichen Schüsse abgab, ist bis heute ungeklärt. Doch für das FBI standen und stehen Tat und Täter fest. Angeklagt wurden 4 Personen: Jimmy Eagle, Bob Robidoux, Dino Butler und Leonard Peltier. Allen konnte unmittelbar nach der Schießerei trotz der Umstellung des Camps die Flucht vorerst gelingen. Wohlgemerkt, all dies geschah zu einer Zeit, in der sich eine große Anzahl von FBI-Agenten im und um das Reservat aufhielten und seit Mai 1975 dort sogenannte SWAT-Teams trainierten und sich in den nahegelegenen Black Hills ca. 1000 National Guards zu Manövern aufhielten. Ging es also tatsächlich darum, durch Anwesenheit und Kontrollen AIM-Aktivisten zu Widerstandsaktionen zu provozieren und somit eine bewaffnete Liquidierung indianischen Widerstands begründen zu können? Ging es darum, von einem illegalen Deal zwischen dem korrupten Stammesratsvorsitzenden und der US-Regierung abzulenken, in dessen Verlauf einen Tag zuvor ca. 1/8 des Reservationsgeländes mit lukrativen Uranvorkommen an die US-Regierung abgetreten wurde? Die Anklage. 1976, im gleichen Jahr, in dem die bereits 75 festgenommenen Bob Robidoux, ein Cousin Leonard Peltiers und Dino Butler freigesprochen wurden und daraufhin auch das Verfahren gegen Jimmy Eagle, der sich 75 freiwillig stellte, fallen gelassen wurde, wurde Leonard Peltier in Kanada festgenommen und aufgrund erpresster und gefälschter Beweise an die USA ausgeliefert. Belastet wurde Peltier durch die Aussagen der geistig verwirrten jungen Indianerin Myrtle Poorbear. In drei unterschiedlichen Aussagen gab sie an, die Freundin Peltiers zu sein und die Tat selbst beobachtet bzw. von Peltier geschildert bekommen zu haben. Mal war sie laut Aussage direkt am Tatort, mal war sie vorher geflüchtet. Im Kreuzfeuer der Verhandlung gestand Poorbear dann ein, die Aussagen aufgrund der Bedrohung durch das FBI gemacht zu haben. Sie hätte Peltier in Wirklichkeit nicht gekannt und wäre auch während des Schusswechsels nicht in der Nähe des Tatortes gewesen. Denn das FBI habe ihr Bilder der Leiche Anna Mae Aquash, einer indianischen Aktivistin und früheren Freundin Peltiers, gezeigt und angedeutet, sie oder ihre Tochter könnten genauso enden. Allerdings wurden bei dieser wichtigen Entlastungsaussage die Geschworenen im Gerichtssaal nicht zugelassen und die neue Aussage wurde auch nicht als Beweismittel zugelassen. Auch in der in FBI lancierten Presseberichten heute immer noch wieder erwähnte Belastungsteufel Michael Anderson, ebenfalls ein junger AIM-Aktivist, gab während der Verhandlung zu, beim Verhör nur aufgrund von Gewaltandrohung des FBI-Agenten Gary Adams gegen Peltier ausgesagt zu haben. Doch diese Aussage wird ebenso wenig berücksichtigt wie die Tatsache, dass auch Anna Mae Aquash bereits 75 durch das FBI aufgefordert wurde, gegen Peltier auszusagen und im Falle ihrer Weigerung mit dem Tode bedroht wurde. Anna Mae Aquash ist dann verstorben. Getötet aufgefunden worden, dann wurde die nächste junge Frau mit den Bildern ihrer Leiche zu Falschaussagen gezwungen. Doch nicht nur erpresste Falschaussagen und der Tod möglicher Entlastungszeugen führten zur Verurteilung Peltiers. Es wurden auch Entlastungsmaterialien bewusst zurückgehalten. Ein ballistisches Gutachten stellte eindeutig fest, dass eine bei Bob Robidos Festnahme sichergestellten Waffen, laut der Anklage war es die Tatwaffe Peltiers, keinesfalls die tatsächliche Tatwaffe war. Das Ergebnis der Laboruntersuchung wurde der Verteidigung jedoch vorenthalten und somit ein weiterer Entlastungsbeweis unterschlagen. Erst Jahre später wurde diese Information in mittlerweile freigeklagten FBI-Unterlagen gefunden. Den Geschworenen wurde seitens der Anklage ständig suggeriert, dass ihr Leben durch bewaffnete AIM-Aktionen permanent bedroht sei. So verwundert es keinen objektiven Prozessbeobachter oder Beobachterin, dass Leonard Peltier wegen zweifachen Mordes an den FBI-Agenten durch die Geschworenen zu zweimal lebenslänglich verurteilt wurde. Dies, obwohl die Beweise gegen ihn genauso wenig schwerwiegend waren, wie die Beweise im Verfahren gegen Butler und Robidoux, die allerdings bereits wegen Notwehr freigesprochen worden waren. Doch auch in der Verhandlung zu Robidoux und Butler räumten Belastungszeugen ein, Falschaussagen nur aufgrund von Nötigung durch die Ermittlungsbehörden begangen zu haben. Bei Peltiers Fall war die Vorverurteilung vorher schon klar. Dazu wurde der Prozess gegen Peltier in das als indianerfeindlich bekannte Gerichts in Fargo verlegt und somit aus der Zuständigkeit jenes Gerichtes genommen, das Robidoux und Butler freisprach. Denn das FBI brauchte eine Verurteilung und Peltier war den amerikanischen Sicherheitsdiensten schon lange ein Dorn im Auge. Das eigentliche Ziel war jedoch vor allem die Zerschlagung des American Indian Movement als soziale Bewegung. Dabei bedienten sich Polizei, Geheimdienste und Justiz der gleichen geheimdienstlichen Instrumente, COINTELPRO, wie bereits zuvor bei der Zerschlagung der Black Panther Party und anderer sozialrevolutionärer oder auch nur bürgerrechtsengagierter Gruppen. Jetzt kommt noch ein Beitrag zur Haft, Gesundheit und Rechtssituation Leonard Peltiers. Seit dem 6. Februar 1976 befindet sich Leonard Peltier in Gefangenschaft und selbst dort ist Leonard Peltier nicht sicher. 1978 wurde er durch den indianischen Mitgefangenen Standing Deer von einem geplanten Mordkomplott gegen ihn informiert. Als er daraufhin am 20. Juli 1979 versuchte zu fliehen, sterben die mit ihm fliehenden indianischen Gefangenen Dallas Thundershield und Bobby Garcia und der von außen die Flucht unterstützende Ricky Duenas, entweder im Kugelhagel der Wärter oder später auf mysteriöse Art und Weise. Peltier wurde am fünften Tag seiner Flucht erneut festgenommen und zu zusätzlich 7 Jahren Haft verurteilt. Für Peltier begann nun eine Odyssee durch die amerikanischen Hochsicherheitstrakte. Sein Gesundheitszustand verschlechtert sich zunehmend. Nach einem Schlaganfall erblindet er nahezu auf einem Auge. Außerdem beeinträchtigen ihn Diabetes, Bluthochdruck, eine tetanusbedingte Kieferprobleme, ein beinahe Tod durch Verbluten, 14 Tage im Koma, 6 Jahre Nahrungsaufnahme nur durch den Strohhalm, Krebsverdacht, Fersensporn und am meisten die Aorta-Aussackung. Dies ist das gefährlichste und lebensbedrohlichste, da Leonard Peltier beim Platzen des vollgelaufenen Blutgefäßes innerhalb weniger Minuten sterben würde. Eine OP allerdings könnte sehr schnell diese Bedrohung beseitigen. Eine adäquate medizinische Versorgung und Behandlung wird und wurde immer wieder verwehrt und kam und kommt immer nur aufgrund des weltweit öffentlichen Drucks zustande. Anscheinend soll Leonard Peltier in Haft durch Schmerzen gefoltert, durch Hinhaltetaktiken zermürbt und durch unbehandelte Erkrankungen getötet werden. Die Wiederaufnahme seines Verfahrens und die Zulassung entlastender Beweismittel blieben ihm verwehrt. Lediglich eine Begnadigung durch den Präsidenten der USA kann nun noch den Weg in die Freiheit öffnen. Selbst frühere Richter aus Peltier-Verfahren, frühere FBI-Agenten und der ehemalige Justizminister der USA setzten sich nun für Leonard Peltier ein. Das 1993 verfasste Gnadengesuch an Clinton, in der Regel dauert dieser Vorgang 3 bis 9 Monate, wurde erst 7 Jahre später bearbeitet. Clinton berichtete, dass er sich nun damit befassen will. Die Hoffnung war weltweit groß. Peltier rechnet mit seiner Haftentlassung. Doch Clinton begnadigt Peltier im Abgang aus seinem Präsidentenamt nicht. Auch Obama, kann man noch hinzufügen, hat Peltier nicht begnadigt. Auch die Bemühungen, eine Strafaussetzung auf Bewährung zu erreichen, wurde immer wieder abgelehnt. So zum Beispiel 93, 96 und 2000 in Anwesenheit einer Delegation von Amnesty International. Begründet wurde dies mit dem Hinweis, Peltier würde sich als unschuldig bezeichnen und Unschuldige könne man nicht auf Bewährung freilassen. Doch das FBI kündet eine weitere Einsicht in die Akten an. Entgegen früheren Behauptungen, dass es außer den 12.000 im Jahre 1981 freigegebenen Seiten jetzt nur noch 6.000 Seiten gäbe, die allerdings unter Verschluss bleiben müssten, ist jetzt die Rede von weiteren 100.000 Seiten Akten. Davon konnten sich Mitglieder der LPSG Rhein-Main im Sommer 2002 11 Kartons mit 30.000 Seiten ansehen. Weitere 42 Seiten Akten würden im FBI-Büro in Minneapolis lagern. Bis zur endgültigen Freigabe, Sichtung und Auswertung aller Dokumente würden sicherlich noch Jahre vergehen. Leonard Peltier kam nach der Haftanstalt in Leavenworth in Kansas, nach Terre Haute, dann nach Lewisburg in Pennsylvania, dann ins Bundesgefängnis in Canaan in Pennsylvania. Nach seiner Ankunft in Canaan wurde Peltier von 2 jungen Mitgefangenen angesprungen und verprügelt, ohne dass das Aufsichtspersonal eingegriffen hätte. Das Angebot, einer Hafteinrichtung in der Turtle Mountain Reservation Peltier aufzunehmen, wurde abgewiesen, obwohl ihn dies viel näher zu seinen Angehörigen und seinen Freunden gebracht hätte. Dann kam er wieder nach Lewisburg in Pennsylvania und wird nun seit Jahren im Staatsgefängnis Coleman in Florida festgehalten. 2009, wenige Tage vor Peltiers 65. Geburtstag, gab die US-Begnadigungskommission ihre Entscheidung bekannt. Begnadigung erneut abgelehnt. Am menschenverachtendem Zynismus war kaum mehr zu überbieten der Hinweis, dass die nächste Begnadigungsanhörung 2024 stattfinden könnte. Dann wäre Leonard Peltier, sofern er noch leben würde, 79 Jahre alt und 48 Jahre davon unschuldig inhaftiert. Das war eine Entscheidung aus dem Jahr 2009. Damals klang die Entscheidung, dass er eine nächste Begnadigungsanhörung 2024 haben würde, entsetzlich weit weg. Doch es ist schon die Zeit herangerückt. Nächstes Jahr ist es schon soweit. Lasst uns alles tun, damit es nicht mehr so lange dauert bis zum nächsten Begnadigungsausschuss nächstes Jahr, den Sie wahrscheinlich wieder ablehnen werden. Wir haben Flyer dabei mit seiner Adresse. Bitte schreibt ihm. Wir haben auch Postkarten für Mumia dabei. Auch ein Gefangener, der seit sehr vielen Jahren sitzt und dringend freigelassen werden muss. Und um jetzt noch ein bisschen Hoffnung zu verbreiten, wir haben im Jahr 2023 bereits viele Aktionen wie Infostände, Mahnwachen oder Kundgebungen in Leipzig, Berlin, Düsseldorf, Frankfurt am Main und Stuttgart erlebt. Heute sind wir hier in Berlin und es geht weiter morgen in Leipzig, in Stade, in Frankfurt am Main, in Düsseldorf und in Italien, in Rom und Milan und in Frankreich, in Paris. Wie viele Aktionen in den USA stattfinden, weiß ich jetzt noch nicht, aber wir werden natürlich weiter darüber berichten. Ihr hört Radioaktiv Berlin mit einem Bericht von der Leonard Peltier Solidaritätskundgebung, die am Sonntag, den 5. Februar 2023 vor der US-Botschaft am Pariser Platz am Brandenburger Tor stattfand. Put your hand up, get a fist and say free Leonard Peltier. Ich verlese jetzt ein Grußwort im Namen vom Netzwerk Frei für alle politischen Gefangenen anlässlich der heutigen Kundgebung. Leonard Peltier gehört zu den bekanntesten Langzeitgefangenen auf der Welt. Er und sein Kampf stehen stellvertretend für die andauernde Unterdrückung der indigenen Bevölkerung durch die US-Regierung, aber ebenso für den bis heute nicht endenden Kampf der indigenen Bevölkerung um Selbstbestimmung, gegen Kolonialisierung und Rassismus sowie für den Kampf gegen Ausbeutung von Mensch und Natur. Peltier ist nur ein Beispiel und dazu noch ein sehr prominentes, mit einer breiten Unterstützung von außerhalb, wie es die Mehrheit der Gefangenen nicht erfahren. Sein Fall und die unzähligen Unstimmigkeiten sind hinlänglich bekannt. Er ist seit 1976 inhaftiert und mit dem morgigen Beginn seines 48. Haftjahrestags verlängert sich diese Absurdität um ein weiteres. Und das FBI verhindert weiterhin aus Rache die Entlassung des nunmehr 78-jährigen Peltiers. Und trotzdem hat die USA keine Scheu, das Unrecht hinter Gittern immer weiter zu treiben. Dieses Unrecht ist so offensichtlich, dass ein förmlich anspringt. Amerika, das Land der Eingesperrten und der Unterdrückten, mit Todesstrafe und einer Gefängnisindustrie, die moderne Sklaverei bedeutet. An diesem Beispiel kann die ganze Welt sehen, wie Menschenwürde, wie ein System vom Imperialismus und Kapitalismus funktioniert, was es macht und dass die Menschenwürde niemals mit diesem System vereinbar ist. Als vermeintlich größte Demokratie der Welt sind die USA-Regierung unter den Menschen doch eher dafür bekannt, Kriege zu beginnen, andere Länder auszubeuten und die Menschenrechte permanent zu verletzen. Draußen kämpfte Leonard als Aktivist des American Indian Movements, so blieb er auch nach seiner Verhaftung all die Jahre widerständig und gab den Kampf trotz der widrigen Umstände nie auf. Er ist schwer krank und im Laufe der Jahre wurden ihm eine adäquate Behandlung und die kontinuierliche Versorgung mit den von ihm benötigten Medikamenten verweigert. Er sowie alle schwerkranken Gefangenen müssen sofort freigelassen werden. Wir senden viele Grüße an die Widerständigen in den USA. Mut und Kraft für die aktuellen und noch kommenden Kämpfe. Wir stehen an eurer Seite, ihr seid nicht alleine. Und weil wir finden, dass es mit einer mündlichen Solidaritätsbekundung nicht getan ist, möchten wir in diesem Zusammenhang alle dazu aufrufen, sich ebenfalls aktiv am Kampf zu beteiligen. Denn der Kampf im Gefängnis ist nicht losgelöst von den Kämpfen draußen. Repression und Gefängnisstrafen sind ein Mittel, um Widerstand zu unterdrücken. Und so sind die Kämpfe der Gefangenen auch unsere Kämpfe. Deshalb lasst uns gemeinsam die Isolation durchbrechen. Schreibt den Gefangenen. Setzt euch mit der Geschichte von Leonard Peltier auseinander, sowie mit dem Leben der indigenen Völker und ihrem Widerstand gegen die allumfassende Zerstörung. Nieder mit dem US-Imperialismus, es lebe der Widerstand der indigenen Völker. Schluss mit Besatzung und Unterdrückung. Free Leonard Peltier, free them all. Danke. Hoch die internationale Solidarität! Hoch die internationale!

children sitting up in church. We were having ceremonies, practicing our religion. Killing the innocent off, is it a government tradition? Border submissions, inhumane living conditions. I seen a vision, Leonard walking out of prison. Ja, ich bitte die schlechte Tonqualität vor dem Song zu entschuldigen. Ich habe das nicht selbst aufnehmen können, sondern das haben Freundinnen und Freunde von Frimo Mia Berlin auf einer Kundgebung gemacht, die am Sonntag, den 5. Februar, vor der US-Botschaft in Berlin stattfand, demselben Ort, wo morgen um 18.30 Uhr, also morgen am Donnerstag, um 18.30 Uhr der Fototermin für Mumia Abu-Jamal ist. Nochmal zum Hintergrund, ich hatte es am Anfang der Sendung schon gesagt, morgen finden in Tokio, in Asien, in Südafrika, in Afrika und in Kalifornien, in den USA, also in Nordamerika, Solidaritätsdemonstrationen für Mumia Abu-Jamal statt. Flankiert wird das Ganze in Kalifornien sogar von einem Streik der Longshore-Hafenarbeiterin in Oakland, einem Überseehafen. Die arbeiten dort morgen nicht, sondern demonstrieren für die Freiheit von Mumia Abu-Jamal. Und die Lehrerinnengewerkschaft im gleichen US-Bundesstaat hat dazu aufgerufen, dass alle ihre Mitglieder in den Klassen, in den Schulen Mumia Abu-Jamal thematisieren und seinen Kampf um Freiheit. Denn die Entscheidung, ob es ein Wiederaufnahmeverfahren geben wird oder nicht, steht unmittelbar bevor. Ab morgen kann sie theoretisch fallen. Wir rechnen in den nächsten 2, 3 Wochen realistisch damit, dass sie bekannt werden wird. Und ja, die politische Rechte in den USA arbeitet neben vielen anderen schlimmen Dingen auch unter anderem daran, Mumia Abu-Jamal lebendig zu begraben, um einer Hoffnung auf Gerechtigkeit in den USA weiter den Boden zu entziehen. Wir wissen, was für ein Staat das ist. Wir wissen, wie es um die Menschenrechte dort bestellt ist. Und Mumia Abu-Jamal ist nicht nur einer der schärfsten Kritiker dieser Verhältnisse, er ist auch einer der Menschen, die immer und überall solidarisch waren mit denen, die unterdrückt sind und die die schlimme Kämpfe zu führen haben, harte Kämpfe. Und das aus einer Position, in der er selber sehr oft mit dem blanken Überleben konfrontiert ist, beziehungsweise mit dem Tod. Mumia Abu-Jamal muss endlich freigelassen werden. Kritischer Journalist, der es sich zur Berufung gemacht hat, Geschichte und Berichterstattung von unten zu berichten und zu beschreiben, während sie passiert und eben nicht diesen ja, Gefälligkeitsjournalismus für die Harschen, in den wir aus den öffentlich-rechtlichen und auch großen Privatsendern so gewöhnt sind und der uns so zum Halse raushängt, dass wir sogar freies Radio in unserer Freizeit machen. Und jetzt bin ich fast am Ende meiner Ansage. Ich möchte noch darauf hinweisen, dass ihr diese Sendung im Podcast hören könnt. In einigen Stunden werde ich das oder andere von uns hoffentlich online gestellt haben. Ja, es gibt den Blog radioaktivberlin.nostate.net, also Englisch No State. Ich wiederhole es nochmal, radioaktivberlin.nostate.net, wenn man es deutsch ausspricht. Und da könnt ihr diese Sendung nochmal hören und gerne auch Freundinnen, Freunden, Bekannten weiterleiten. Und wer morgen Zeit hat, am Donnerstag, den 16. Februar um 18.30 Uhr am Brandenburger Tor vor der US-Botschaft, auf dem Pariser Platz, genauer auf der Mittelinsel. Ich würde mich freuen, wenn ihr da seid. Die einen oder den anderen habe ich bei solchen Aktionen ja schon kennengelernt, Hörerinnen und Hörer. Mal sehen, wen ich morgen treffe. Macht's gut, ciao. Porque yo veo a la juventud muy pasota. Yo cuando veo a un niño con 20 años, 25 años, no va porque España gana un día. Ay, España, España, España. Digo, tú lo que eres un idiota. Y en noches de fiesta y borrachera.